Kapitel 51. Eva schreibt: Warum bist du nicht gekommen? Arnold antwortet: Eva, du schreibst mir. Ein Glück. Ich war in der Bank, aber ich konnte nicht mit dir sprechen. Warum nicht? Das ist sehr kompliziert, aber ich wollte dich sehen. Kapitel 52. Eva schreibt: Arnold, bist du verheiratet? Nein. Hast du eine Freundin? Nein. Du hast mich gesehen. Was denkst du über mich? Arnold antwortet: Du bist nicht gestylt. Du bist natürlich. Und du bist intelligent. Diese Kombination finde ich wunderbar. Arnold, ich möchte dich sehen. Das ist eine gute Idee. Und wann? Wann sehen wir uns? Ich bin eine Woche in China. Dann sehen wir uns, okay? Kapitel 53. Eva ist in ihrem Studentenzimmer. Sie trinkt ein Glas Milch. Jemand klopft an die Tür. Eva macht die Tür auf. Ein Mann sagt: Blumenservice. Er gibt Eva einen gigantischen Strauß Rosen. Auf der Karte steht: Für dich. 101 Rosen. 100 Rosen als Entschuldigung. Eine Rose für dein Herz. Arnold. Kapitel 54. Am nächsten Morgen geht Eva ins Internetcafé. Sie schreibt: Tausend und einen Dank. Tausend Dank für die Rosen. Ein Danke für dein Herz. Arnold antwortet sofort: Ich habe die ganze Nacht an dich gedacht. Ich habe auch an dich gedacht. Was machst du heute Abend? Nichts. Ich habe kein Geld. Was möchtest du machen? In die Oper gehen. Ich gebe dir Geld. Aber, kein Aber. Ich möchte, dass du glücklich bist. Geh auf die Bank. Auf deinem Konto ist in dieser Sekunde mehr Geld. Kapitel 55. Eva geht auf die Bank. Sie geht zum Geldautomaten. Auf dem Display steht 1000 Euro plus. Eva ist total perplex. Sie denkt: Woher kennt Arnold meine Kontonummer?